Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die Aufwertung von Städten bedeutet meist die Verdrängung jener Menschen, die nicht dem von Kapital und Staat angestrebten urbanen Image entsprechen. Wohn- und Kulturräume, die nicht der Verwertung dienen, stehen unabhängig ihrer Bedeutung früher oder später dem Wachstum im Weg. Was dann passiert, kann immer wieder beobachtet werden, genau wie die Kämpfe dagegen. So zum Beispiel in Frankfurt-Oder. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit einer Person der libertären Aktion Frankfurt-Oder zu dem Verein Utopia und der Kampagne für einen linken Freiraum. Ja, vielleicht willst du ein paar Worte zur libertären Aktion Frankfurt-Oder erzählen? Die libertäre Aktion Frankfurt-Oder ist eine Gruppe, die sich Ende letzten Jahres formiert hat. Eine relativ kleine Gruppe. Die hat ab Dezember 2013 monatlich stattfindende libertäre Tresen in Frankfurt veranstaltet. In einer Lokalität, die sich Vektor nennt, so mit dem Ziel, anarchistische Ideen zu verbreiten. Und da verschiedenen gibt es ja ganz viele verschiedene Themenbereiche, die da bearbeitet werden können. Wir hatten halt zum Beispiel das Thema Wahl bearbeitet mit einem kritischen Aspekt, uns mit Häuserkampf auseinandergesetzt und. Wir haben uns auch, wir sind überregional in der FDA föderiert und engagieren uns damit. Und ja, jetzt gerade sind wir in der Sommerpause sozusagen. Ja. Also jetzt seid ihr ja eine relativ junge Gruppe so, und in Frankfurt-Oder gibt es ja aber auch schon Strukturen, die älter sind, zum Beispiel Utopia. Kannst du dazu was erzählen, ein bisschen vorstellen? Ja, der Utopia e.V., das ist ein Verein, den es seit 15 Jahren gibt, der im Kern antifaschistische Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit betreibt. Der Utopia e.V., der betreibt nebenher noch die Garage. Das ist ein Kulturraum, in dem quasi jegliche Form von Herrschaft abgelehnt wird, in dem Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter absolute No-Gos sind. Ja, und zum Utopia e.V. gehören noch die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Da können Betroffene von rechter Gewalt quasi Hilfe suchen. Oft läuft es auch so ab, dass wir auf diejenigen zugehen, also regionale Meldungen verfolgen, gucken, ob es irgendwo Übergriffe gab. Dann gibt es eine Flüchtlingsberatung. Also in Frankfurt-Oder gibt es ein Flüchtlingsheim am Rande der Stadt, quasi in einem ehemaligen Industriegebiet abgelegen. Und ja, die Leute leben da halt unter echt schlechten Zuständen, und wir versuchen den Leuten halt ein bisschen Lebensqualität zu bieten, indem wir ihnen Hilfe geben, Unterstützung und sie auch öfter mal zu uns einladen, das ist ganz lustig, in die Garage. Ja, und die Vereinsräume und der Kulturbetrieb Garage sind gerade akut durch Mietwillkür bedroht. Also die Räume, die gehören einem privaten Vermieter, der gerade, wie soll ich sagen, grundlos bei uns Mieten erhöht, wahrscheinlich um uns aus dem Haus zu vertreiben oder was auch immer. Also wir leben alle auch in einer Hausgemeinschaft zusammen, in einem unsanierten Altbau mit teilweise noch Kohleöfen. Gibt eigentlich gar keinen Grund, da Miete zu erhöhen, weil an dem Haus auch nichts passiert, nichts gemacht wird. Gibt es da eine Geschichte von Auseinandersetzung mit dem Mieter schon, oder ist das ein schon längerer Kampf mit ihm? Der Kampf ist schon länger, weil das ist ein relativ anstrengender Mensch. Aber so akut gibt es das Problem seit diesem Jahr, seit Anfang des Jahres, als die Mieterhöhung für die Garage reinkam. Miete sollte verdoppelt werden, ist für uns absolut nicht tragbar. Und der Veranstaltungsbetrieb sollte auf 24 Uhr limitiert sein. oder werden, weil es wohl mal eine Lärmbeschwerde gab. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, wenn man Konzerte anbieten möchte und Partys und so. Das ist richtig. Und ja, aufgrund dessen haben wir die Kampagne für einen linken Freiraum in Frankfurt ins Leben gerufen. Jo. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückspulen, um auf einen libertären Aspekt vielleicht zu sprechen zu kommen. Der Utopia e.V. ist quasi so strukturiert, dass sich dort diverse Leute treffen, die quasi der Antifaschismus vereint. Ja, gibt's sozusagen. Es gibt Kommunistinnen, es gibt Anarchistinnen, es gibt Leute, die sich in der Richtung noch gar nicht für sich entschieden haben oder sich groß damit beschäftigt haben. Und es gibt auch Planungen, demnächst mit dem Thema Anarchismus so als kleine Untergruppe des Utopia e.V. ein bisschen mehr wieder an die Öffentlichkeit zu gehen und das zu bearbeiten, quasi öffentlich in Frankfurt. Welche Bedeutung hat denn Utopia für linke Menschen in Frankfurt? Gibt es da noch andere Initiativen oder ist das was Einmaliges? Der Utopia e.V. ist einmalig in der Stadt als zivilgesellschaftlicher Akteur. Wir haben das Bündnis Kein Ort für Nazis in Frankfurt-Oder gegründet und diverse Nazi-Aufmärsche verhindert in den letzten Jahren. 3 Stück. 3 NPD-Aufmärsche. Konnten alle blockiert werden. Ja, und wir sehen uns quasi als der Akteur, der wirklich was gegen Faschismus in Frankfurt unternimmt, rechte Strukturen zerschlägt. Und das hat meiner Meinung nach auch Früchte getragen. Also die autonomen Nationalisten oder Spree, die haben sich mittlerweile aufgelöst. Es gibt sehr schwache Nazi-Strukturen in Frankfurt mittlerweile. Und ich denke, ein Großteil dieses Erfolgs ist uns auch zuzuschreiben. Mhm. Hast du diesen Prozess der Gentrifizierung, der gerade stattfindet, also diese Aufwertung durch die Mietpreiserhöhungen erwähnt, ist das was ihr generell in der Stadt beobachtet oder also ist das ein stadtweites Problem? Oder ist das sozusagen euer Vermieter, der hier gerade am Rad dreht? Das ist ein stadtweites Problem. Also in Frankfurt ist ja eine Kleinstadt, die um 1990, also nachdem sozusagen Deutschland wieder vereint war, mal 100.000 Einwohner hatte. Die Einwohnerzahl ist mittlerweile auf 60.000 geschrumpft. Die Sozialstruktur ist relativ schwach. Und das in demzufolge gibt es halt so eine Art Stadtumbau, der sich so äußert, dass günstige Wohnungen, die in Randgebieten lagen, da gibt es zum Beispiel ein Stadtteil, der heißt Neuberesinchen, abgerissen werden. Im Gegenzug in der Stadt aufgewertet wird, also viele Platten oder also wie soll ich sagen, traditionelle Platten werden halt umgestaltet, damit sie ein bisschen moderner aussehen, werden innen renoviert, saniert, Luxus saniert teilweise sogar. Und ja, für die Leute, die sich diese Wohnungen nicht leisten können, entstehen Sozialwohnungen, die müssen nicht unbedingt am Stadtrand liegen, also liegen nicht immer am Stadtrand, es gibt auch Sozialwohnungen in der Stadt, aber das sind relativ wenige. Man sieht schon, dass sich da irgendwie eine Zweiklassengesellschaft etabliert aus, also nach Wohnortlage, je nach Wohnortlage. In unserem Vorgespräch hast du den Mietspiegel 2014 erwähnt. Was ist das? Kannst du was dazu sagen? Ja, dazu kann ich was sagen. Und Frankfurt hat seit 2014 einen sogenannten Mietspiegel, der die Wohngebiete in Frankfurt oder die Stadtteile in Gebiete in besserer Lage, Gebiete in schlechterer Lage und so weiter ausweist. Und unser Haus steht nun quasi in einem Gebiet mit besserer Lage. Das war der gesetzliche Rahmen für die Mieterhöhung oder Mieterhöhungen, die uns getroffen haben. Die haben ja nicht nur die Vereinsräume getroffen, sondern auch die Wohnungen konkret. Ist das für euch nachvollziehbar, dass man da von einer besseren Lage redet? Oder vermutet ihr da eher ein politisches Motiv? Es ist, wenn man in wenn man staatlich denkt, ist es nachvollziehbar. So ist es natürlich absolut gar nicht nachvollziehbar, diese Einteilung in irgendwelche Gebiete, die dann andere Leute dazu berechtigen, Mietwahnsinn zu betreiben und Leute, die sich diese Wohnungen dann schlichtweg nicht mehr leisten können, aus diesem Wohnraum zu vertreiben. Ist so Stadtpolitik dann auch Thema für den e.V., also für den Utopia e.V.? Neben dem Antifaschismus? Für den Utopia e.V. ist es schon ein Thema, was aber nicht direkt vom Verein bearbeitet wird, wie gesagt, oder Utopia e.V., da tummeln sich eine große Anzahl an Menschen. Und es gibt Leute, die sich nicht im Namen des Utopia e.V., aber schon wegen sowas engagieren. Du hast ja jetzt die Kampagne für einen linken Freiraum angesprochen. Das ist ja schon so ein bisschen, geht ja schon in die Richtung Stadtpolitik und, also, beziehungsweise habe ich so verstanden. Vielleicht kannst du einfach erzählen, was hinter der Kampagne steht, was das die Ziele sind. Ja, dadurch, dass es uns halt, wie vorhin erwähnt, selbst getroffen hat mit extremen Mieterhöhungen, die in Zukunft nicht mehr tragbar sein werden, wenn das weiter so geht, haben wir uns dazu entschlossen, uns ein eigenes Haus zu suchen in Frankfurt und wollen dafür bei den EinwohnerInnen in Frankfurt ein Bewusstsein schaffen für die Wichtigkeit eines solchen Raumes, für die Wichtigkeit von Antifaschismus und unkommerzieller Kultur, linken Freiräumen. Wir sind zum Beispiel mit einem mobilen Wohnzimmer durch die Stadt gefahren, im Juni 3 Tage lang, haben an unterschiedlichen Stationen im Ort Halt gemacht, unter anderem am Bahnhof oder im Zentrum, haben dort ein bisschen Programm dargeboten, ein Theaterstück, das nennt sich Asylmonologe, und ist von Flüchtlingen wird das organisiert. Also jetzt einfach eine Couch sozusagen hingestellt und dann Sachen angeboten, ja, Leute eingeladen. Genau, mehrere Couches, es gab Kuchen, es gab Infos, es gab ein paar Redebeiträge. Ja, witzige Aktion. Hat Spaß gemacht. Und wir wollen demzufolge auch ein bisschen Druck auf die Stadt ausüben, dass sie uns eben doch ein Gebäude zu einem symbolischen Preis überlässt. Also so Dinge wie Besetzen kommt in Frankfurt eher nicht in Frage. Dafür ist so die Bewegung, die ganze linke Struktur viel zu schwach. Habt ihr schon ein Gebäude im Auge? Oder? Es gibt ein paar Gebäude, die wir im Auge haben. Aber da gibt es nicht so richtig. Also wir haben noch kein konkretes Objekt, was wir... Es gibt ein Wunschobjekt, aber wir kommen da nicht rein sozusagen. Also der Eigentümer... Der weicht ein bisschen aus auf die Frage, hier steht das Haus zum Verkauf, steht es nicht zum Verkauf. Also wir haben den Eindruck, dass der da ein Riesengelände loswerden will. Das ist halt die Deutsche Bahn, so beim Namen genannt. Und die haben da ein Riesengelände. Das erstreckt sich irgendwie über Kilometer. Und die wollen wohl das ganze Gelände verkaufen und nicht nur dieses einzelne Objekt samt umliegenden Grünanlagen. Und ansonsten gibt es noch weitere interessante Optionen für uns in der Stadt. Aber wir sind im Prozess noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, hier, wir haben ein Haus, kostet so und so viel. Und also wir haben noch keine konkreten Zahlen. Deswegen ist also die Kampagne ist jetzt auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben ein Haus gefunden, aber wir müssen das für 400.000 sanieren. Spendet doch bitte. Aber wenn das soweit ist, werden wir euch über die Website informieren, die da wäre. Ein linker Freiraum ffo.blogsport.eu. Wenn man jetzt sich weiter informieren will, also du hast gerade diese Webseite genannt, gibt es noch andere Anlaufstellen, wo man sich mehr Infos holen kann? Ja, es gibt, wie gesagt, die Vereinsräume. Da machen wir ab und zu auch Veranstaltungen, zu denen wir gerne einladen, natürlich in die Garage, ins Utopia. Am 6.9. steht das Hoffest an. Da wird es den ganzen Tag Musik geben, befreundete DJs, Bands, die in den letzten Jahren in der Garage aufgetreten sind. Die Garage machen wir jetzt so Ende September dicht, also soweit ist es schon. Das ist dann so eine Art Abschiedsfest sozusagen. Es gibt Flohmarkt, veganes Grillbuffet, Kuchen am Nachmittag, viele Infostände. Ja, lasst euch überraschen. Kommt nach Frankfurt und informiert euch, wenn ihr möchtet. Und wenn man jetzt vielleicht nicht nach Frankfurt kommen kann, aber sich irgendwie trotzdem für euch einsetzen will, habt ihr Interesse an Solidaritätsbekundungen, kann man euch vielleicht sogar finanziell irgendwie, wenn man das kann, helfen? Ja, also auf der Webseite für einen linken Freiraum, die ich eben angesprochen habe, gibt es eine Rubrik Soli-Erklärungen. Wir freuen uns natürlich über jede Soli-Erklärung, die uns erreicht. Bald wird es auch eine Rubrik Soli-Aktionen geben. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie mal ein cooles Banner zu malen, sieht euch mit uns zu solidarisieren, macht das gerne. Und ihr könnt diese, falls ihr was habt, an die E-Mail-Adresse des Utopia e.V. schicken. Also falls ihr irgendwie eine coole Aktion gestartet habt. Die E-Mail-Adresse ist utopia-ffo@riseup.net. Und ja, die Geldfrage, wie gesagt, wir haben noch keine konkrete Summe, die wir irgendwie für ein zukünftiges Haus aufwenden müssen. Aber wenn es soweit ist, werden wir, wie gesagt, über die Website informieren. Da wird es dann auch eine Rubrik geben, in der ein Spendenkonto zu finden sein wird und das gespendet werden kann. Aber ich kann noch keine genaue Aussage dazu treffen, wann das passieren wird und wann wir in dem Prozess soweit sind, durch diese schwebende Kommunikation da mit der Deutschen Bahn. Gibt es noch einen Aspekt, den du... Ja, ich wollte noch auf so ein paar kommende Sachen aufmerksam machen. So kommende Veranstaltungen in Frankfurt. Also wir haben am 23.08. einen Rush-Infotag bei uns. Also da werden die Red and Anarchist Skinheads Berlin-Brandenburg zu uns kommen und über rechte Parteien, also AfD, NPD-Spektrum informieren und Strategien gegen solche Zusammenhänge. Und danach wird es ein Konzert geben mit den Toilets und noch einer anderen Band, deren Name mir gerade entfallen ist, leider. Ja, wie gesagt, am 6.9. ist unser großes Hoffest, wo auch immer sehr viele Leute von außerhalb kommen. Wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei. Am 28.08. veranstaltet die Libertäre Aktion noch eine Buchvorstellung. Also wir werden das Crime Think Buch Work vorstellen, was ja nun auch in deutscher Sprache erscheint mittlerweile. Ja, dann vielen Dank, dass du extra nach Berlin gekommen bist, um mit uns zu sprechen. Und ich drücke von uns schon mal unsere Solidarität aus und wir hoffen, dass ihr Erfolg haben werdet mit eurer Kampagne für einen linken Freiraum in Frankfurt-Oder. Und ja, schönen Tag noch. Hat mich gefreut.